Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are in verse 7. Wir sind bei Vers 7. Delightfully loved children, don't let anyone divert you from this truth. Wunderbar geliebte Kinder, lasst nicht zu, dass euch jemand von dieser Wahrheit abbringt. The person who keeps doing what is right proves that he is righteous before God, even as the Messiah is righteous. Wer beständig tut, was recht ist, beweist, dass er vor Gott gerecht ist, so wie der Messias gerecht ist. Look how important this is. Schau, wie wichtig das ist. First of all, before John gives them this alert, he addresses them as delightfully loved children. Bevor Johannes sie warnt, spricht er sie als seine wunderbar geliebten Kinder an. I don't think we can ever hear enough how we are the beloved children of our dad. Ich denke, wir können gar nicht oft genug hören, dass wir die geliebten Kinder unseres Vaters sind. This is something we have to keep reminding ourselves and we have to keep reminding our brothers and sisters about that. Das ist etwas, woran wir uns immer wieder selbst erinnern müssen und wir müssen auch unsere Brüder und Schwestern immer wieder daran erinnern. So here the Apostle John makes a very important statement. Hier macht der Apostel Johannes also eine sehr wichtige Aussage. He talks about righteousness, which of course the Bible teaches a lot about it. Er spricht über Gerechtigkeit, worüber die Bibel natürlich viel lehrt. But first he says, don't let anybody divert you from this truth. Aber zuerst sagt er, lasst nicht zu, dass euch jemand von dieser Wahrheit abbringt. What truth? Welche Wahrheit? That intimacy with Jesus gives you the victory over sin. Die Wahrheit, dass Intimität mit Jesus dir den Sieg über die Sünde gibt. That when you're one with him, you get rid of all your impurity. Dass du, wenn du eins mit ihm bist, all deine Unreinheit los wirst. That the better you know him, the closer you will live to him, and therefore the more you will hate sin. Dass je besser du ihn kennst, desto enger du mit ihm leben wirst und desto mehr wirst du die Sünde hassen. Don't let ever anybody divert you from the truth that your sinful nature has been destroyed because you're one with Jesus. Lass dich niemals von der Wahrheit abbringen, dass deine sündige Natur zerstört wurde, weil du eins mit Jesus bist. This must become a reality in our hearts that nobody can take away from us. Das muss in unseren Herzen zu einer Realität werden, die uns niemand nehmen kann. I can only say with great sadness for people who struggle permanently with sinful habits. Menschen, die permanent mit sündigen Gewohnheiten zu kämpfen haben, sage ich mit großer Traurigkeit Folgendes. I say it with great sadness and great compassion. Ich sage es mit großer Traurigkeit und großem Mitgefühl. Because I was one of those people. Weil ich einer dieser Menschen war. I've been raised in religion. Ich bin religiös erzogen worden. I've been raised in law. Ich bin gesetzlich erzogen worden. When I was a Christian in my teenage years, I hated to read the epistles of John. Als Teenager hasste ich es, die Briefe des Johannes zu lesen. And I said this honestly with great sadness. Und ich sage das ehrlich und mit großer Traurigkeit. The reason why I hated reading these epistles because instead of enjoying them, they brought nothing but condemnation to me. Ich hasste es, diese Briefe zu lesen, weil sie mir nichts als Verdammnis brachten, anstatt mir Freude zu bereiten. Because the only thing I ever saw, it, oh my God, I'm not supposed to sin, but I can't stop sinning. Das Einzige, was ich immer sah, war, oh mein Gott, ich soll nicht sündigen, aber ich kann nicht aufhören zu sündigen. And the more and the harder I tried not to sin, the more I was overcome by sin. Je mehr und je härter ich versuchte, nicht zu sündigen, desto mehr wurde ich von der Sünde überwältigt. So today, these are three epistles that I deeply love, but they used to be epistles that brought nothing but condemnation to me. Heute liebe ich diese drei Briefe von Herzen, aber früher brachten sie mir nichts als Verdammnis. So I'm not gonna let anybody divert me from this beautiful truth. Deshalb wird mich niemand von dieser schönen Wahrheit abbringen. That Jesus has overcome my sinful nature and I'm one and united with him and I'll never have to sin again. Dass Jesus meine sündige Natur überwunden hat, dass ich eins mit ihm bin und mit ihm vereint bin und dass ich nie wieder sündigen muss. Hold on to this truth, my friend. Halte an dieser Wahrheit fest, mein Freund. And then he says this. Dann sagt Johannes Folgendes. The person who keeps doing what is right proves that he is righteous before God, even as the Messiah is righteous. Wer beständig tut, was recht ist, beweist, dass er vor Gott gerecht ist, so wie der Messias gerecht ist. Again, remember, John is not teaching us righteousness by works. Bedenke auch hier, dass Johannes uns nicht die Gerechtigkeit durch Werke lehrt. John is not saying the person who keeps doing what is right has now become righteous before God. No, no, no, no. Johannes sagt nicht, dass der Mensch, der immer das Richtige tut, nun vor Gott gerecht ist. Nein, nein, nein, nein, nein. But he says he proves it by what he does. Aber er sagt, dass der Gerechte dies durch sein Handeln beweist. In other words. Mit anderen Worten. Do you really believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus? Glaubst du wirklich, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bist? If you said to me, of course, Reinhard, I believe that the Bible teaches that. Wenn du sagst, natürlich, Reinhard, das glaube ich, die Bibel lehrt das. Do you remember what I've been teaching for a long time? Erinnerst du dich daran, was ich schon seit langem lehre? What you say, what you believe is not the evidence of what you believe. Was du zu glauben behauptest, ist kein Beweis dafür, was du wirklich glaubst. I've never measured the faith of people by what they said, what they believe. Ich habe den Glauben der Menschen nie daran gemessen, was sie angeblich glauben. I measured it by how they acted in the time of the testing of faith. Ich habe ihn daran gemessen, wie sie sich in Zeiten der Glaubensprüfung verhalten haben. James is very clear. Faith that has no work is a dead faith. Jakobus ist sehr deutlich. Glaube ohne Werke ist toter Glaube. So how are you going to give me evidence that you really believe that you're the righteousness of God in Christ Jesus? Wie kannst du also beweisen, dass du wirklich glaubst, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bist? Your words won't convince me. Deine Worte werden mich nicht überzeugen. And John is saying this. Johannes sagt, the ones who actually really believe that they're righteous before God, just as Jesus is righteous, they will also live righteously. Wer wirklich glaubt, dass er vor Gott gerecht ist, so wie Jesus gerecht ist, wird auch gerecht leben. In other words, the evidence that I am righteous is the righteous deeds that I have. Mit anderen Worten, der Beweis dafür, dass ich gerecht bin, sind die gerechten Taten, die ich vollbringe. How can you live or act unrighteously if you really believe you are righteous? Wie kann man ungerecht leben oder handeln, wenn man wirklich glaubt, dass man gerecht ist? It doesn't even make any sense if you just think a little bit logically. Wenn man logisch darüber nachdenkt, ergibt das keinen Sinn. I think the world has a right to see evidence of our righteousness by our righteous work. Ich denke, die Welt hat ein Recht darauf, Beweise für unsere Gerechtigkeit durch unsere gerechten Werke zu sehen. And I think we should always remember. Ich denke, wir sollten uns immer daran erinnern. It's not good enough to just use my mouth and say, oh, I'm the righteousness of God in Christ Jesus. Dass es nicht ausreicht, einfach zu sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. I need to say this. Wir müssen sagen, since I'm the righteousness of God in Christ Jesus, I also can act righteously now. Da ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bin, kann ich jetzt auch gerecht handeln. You know what? Weißt du was? Christians should never need to make a contract with other Christians. Christen sollten niemals einen Vertrag mit anderen Christen abschließen müssen. Never. Niemals. One Christian gives another Christian a word, that should be sufficient. Wenn ein Christ einem anderen Christen sein Wort gibt, sollte das ausreichen. There are Christians that I don't do any business with, not even with a contract. I'm not even want to make a contract because it's worthless. Es gibt Christen, mit denen ich keine Geschäfte mache, nicht einmal mit einem Vertrag. Ich möchte nicht einmal einen Vertrag abschließen, weil es wertlos ist. I've met Christians who actually tried to convince me. It's no big deal, we just change it. Ich habe Christen getroffen, die tatsächlich versucht haben, mich zu überzeugen. Das ist keine große Sache. Wir ändern es einfach. That's not acting righteous. Das ist nicht rechtschaffen. If you truly believe you're the righteousness of God in every area of life, you should act righteously. Wenn du wirklich glaubst, dass du in jedem Bereich deines Lebens die Gerechtigkeit Gottes bist, dann solltest du auch entsprechend handeln. That will be the evidence. Das wäre der Beweis. And I'll see you tomorrow. Bis morgen.